hören, wenn ihr dann die Weste von Barakallahu Fik. Da haben wir einfach. Okay. Bismillah. Inna alhamdulillah. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. La yahdi Allahu fala mudilla lah. وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter mit der Erklärung von Surah Al-Sanam Barakallahu fikum wir sind bei Hadith das letzte Mal wir sind bis Hadith 1275 erklärt. Barakallahu fikum. وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كفارة النذر كفارة يمين رواه مسلم وزاد الترمذي فيه إذا لم يسمه وصحها ولمسلم من حديث عمران لا وفاء لنذر في معصية لا وفاء لنذر في معصية بارك الله فيكم كفارة النذر كفارة اليمين النذر كما ذكرنا أنواع فمن نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه سنذر طاعة نذر طاعة هذه الطاعة من أمور الخير فليوفي بنذره وليطع الله أما الذي ينذر بالمعصية فلا يجوز من نذر لإنسان يعني من نذر نذرا فيه شرك فهذا أصلا لا يقع وهذا عليه التوبة من نذر انتبه الآن من نذر أن يطيع فليطع من نذر أن يعصي فلا يعصي من نذر لشيء غير الله إنسان جماد حيوان إلى غير ذلك فهذا شرك عليه التوبة وما يقع النذر الآن الرابعة هو الذي ينذر شيئا حلالا مثلا يقول نذرت أن أمشي نذرت أن أمشي هذا أصلا ما يقع النذر ما عليه كفارة ولا شيء فهذه أنواع أما النذر الذي فيه إذا ف يعني يا ربي إني نذرت لك إن أشفيتني سأذبح خروفا سأفعل كذا سأفعل كذا فهذا بارك الله فيكم بعض أهل العلم يحرمه وبعض أهل العلم يرى كراهة مثل هذا النذر لأنه لا يأتي بخير ولا يقدم ولا يؤخر ولا يستخرج به إلا من البخيل فلذلك بارك الله فيكم ينتبه الإنسان أما الإنسان نذر نذر طاعة طاعة فليفي بهذا النذر وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه الله سبحانه وتعالى يعلمه أي فيه أجر فيه أجر من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه والذي ينذر نذرا انتبهوا هنا نفرق في قضية النذر الحرام واحد نذر في شيء حرام نذر حراما النذر الحرام لا يجوز ولكن هل عليه كفارة؟ نعم نذر الطاعة إذا ما فعله فعليه كفارة فلذلك كفارة النذر كفارة اليمين ما هي كفارة اليمين؟ قلنا تحرير رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو صيام أيام، والله تعالى أعلم وأعلم. بارك الله فيكم. حديث thousands of the phones يمسك عقبة بن عامر رضي الله عنه زاكته ده قزنت الله صلى الله عليه وسلم زاكته دي زونة فعين قلبدة is دي زونة فعين شهور وده فعين عيد. This is by Muslim. By At-Tirmidhi, wenn er das nicht bestimmt hat, aber diese Überlieferung ist nicht authentisch von At-Tirmidhi. Und bei Muslim, in Hadith Imran bin Hussein, man sollte ein Gelübde nicht erbringen, wenn das etwas Haram ist oder etwas, was der Religion widerspricht. Das geht darum, dass wir verschiedene Arten von Nether haben. Es gibt ein Nether, es gibt, dass du dich verpflichtest. Du verpflichtest dich mit etwas, was Pflicht ist oder was etwas in der Religion ist. Dann geht das. Und du musst das erbringen. Und wenn du das nicht machst, dann musst du Sühne dafür geben. Du machst Nether, was Haram ist. Dann darfst du das nicht praktizieren oder durchführen. Aber du musst auch Sühne dafür geben. Und wir müssen unterscheiden zwischen ein Nether, das wird eine Verpflichtung für sich selbst, und die Sühne dafür oder die Durchführung. Dann, man macht Nether nicht für Allah. Zum Beispiel für eine Person oder für einen Götze oder sowas. Hier bringt man keine Sünde, aber da muss man eine Reue, klare Reue zeigen, weil man ein großes Haram gemacht hat und Schirk auch gemacht hat. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man etwas Nether macht, was eine erlaubte Sache ist. Zum Beispiel, man sagt, ich verpflichte mich zu laufen in die Moschee oder ich verpflichte mich in der Sonne zu stehen. Dies ist kein Nether. Es gibt dabei nicht. Oder ich verpflichte mich, Tomaten zu essen. Das ist kein Nether mehr. Dann gibt es die fünfte Art, dass man sagt, oh Allah, wenn du mir das gibst oder mir das machst, dann werde ich dir das und das tun. Dies ist bei den meisten Gelehrten unerwünscht und bei vielen haram. Man darf das nicht. Und das haben wir schon erklärt, dass der Prophet gesagt hat, man bekommt dadurch, durch diese Art von Gelübde, von Geizigen. Und das bringt nicht Gutes. Und deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, Surat al-Hajj, wenn ihr eine Spende gibt, oder wenn ihr ein Gelübde, wenn euch mit etwas verpflichtet, Gelübde, dann weiß Allah das. Und das heißt, das ist eine gute Sache, wenn man Nether macht, aber es ist nicht diese Art, dass man eine Bedingung stellt und lieber, dass man überhaupt kein Nether macht. Auch diese Nether so einfach, ich mach das, man braucht das nicht. Weil es sein kann, dass du das nicht verwirklichen kannst oder durchführen kannst, dann wirst du das bereuen. Hier ist die Sache, wenn man Nether gemacht hat und man kann das nicht durchführen oder man will das nicht mehr durchführen, was sollte man tun? Bei dem Nether, wo es Schirk dabei ist, dann gar nicht, du brauchst nur Reue zu zeigen. Bei Nether, was mit Halal ist, brauchst du gar nicht und führst du das nicht und brauchst du keine Sünde. Bei Nether, was mit Haram verbunden war, dann du darfst das nicht durchführen, aber du musst Sühne dafür erbringen, weil du Nether gemacht hast. Bei Halal, bei gutem Nether oder dann machst du das oder du bringst eine Sühne, wenn du das nicht machen willst. Und bei auch dieser Art von Nether, wenn dann, auf der Brink zu einer Sühne. Und die Sühne für Nether ist die Sühne für ein Eid. Und da haben wir gesagt, für Eid, wenn du schwörst und du machst das nicht, dann musst du dabei erstmal einen Sklaven befreien. Wenn du nicht kannst, dann 10 Armen speisen. Wenn du nicht kannst, dann 10 Armen bekleiden. Wenn du nicht kannst, dann 3 Tage fasten. Lieber, dass man kein Nether macht. Lieber, dass man nicht schwört, Wallah, ich werde das machen, Wallah, ich werde das tun. Lieber machst du das nicht, damit du auch keine Sühne dafür erbringst. Und wenn du Sühne erbringst, dann ist das Barakallahu fikum. Das wird manchmal schwer für die Person sein. ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من نذر نذرا لم يسمي أو لم يسمى فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين وإسناده صحيح ولكن رجح الحفاظ وقفه الحديث هذا ضعيف الحديث ضعيف وأخرج البخاري من حديث عائشة من نذر أن يعصي الله فلا يعصه من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ولمسلم من حديث عمران لا وفاء لنذر في معصية بارك الله فيكم حديث 1077 أبو داود erzählt von ابن عباس gehoben zu Propheten, wer ein Nether, wer sich verpflichtet mit etwas, was er nicht bestimmt hat, dann ist die Sühne dafür die Sühne von einem Eid. Und wer ein Nether macht bezüglich etwas, was haram ist, dann ist auch die Sühne wie Sühne eines Eids. Und wer sich mit etwas verpflichtet, was er nicht machen kann, dann ist die Sünde auch die Sünde von einem Eid. Diese Überlieferung ist schwach. Diese Überlieferung ist schwach. Da kann man das nicht als Beweis nehmen. Al-Bukhari hat berichtet von Aisha, dass sie sagte, wer ein Nether macht, dass er dabei Allah widerspricht, dass man sich Allah widersetzt, dann sollte man das nicht erbringen. Und bei Muslim von Imran, man darf kein Nether durchführen, was in einer Sünde ist. Und das haben wir schon erklärt. Da wollen wir nicht nochmal dazu erklären. Das wird eine Person zum Beispiel sagt, ja, ich mache Nether, dass ich Alkohol trinke. Oder ich mache Nether, dass ich was klaue oder Sinne begehe. Oder dass es haram ist. Dann darf er das nicht durchführen, dann darf er nichts verwirklichen. Die unterschiedlichen Ansichten der Gelehrten diesbezüglich sind, ob man dafür Sühne gibt oder nicht. Und richtig ist, wallahu alam, allgemein, dass man Sühne erbringt, weil man ein Nether gemacht hat, trotz dass man haram Nether gemacht hat. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب متفق عليه واللفظ لمسلم ولأحمد والأربعة فقال إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا مرها فلتختمر فلتركب فلتصم 3 أيام أما هذه الرواية فضعيفة هذه الرواية ضعيفة أما الحديث نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب هذا الحديث دليل على أنه من نذر أن يمشي إلى بيت الله لا يلزمه الوفاء، لا يلزمه الوفاء، وله أن يركب لغير عجز. وليه ذهب الشافعي والهادوية إلى أنه لا يجوز الركوب مع القدرة على المشي. طبعا هو بارك الله فيكم، روى أبو داود بأن الحديث فيه كذلك: فإن أختي نذرت أن تحج ماشية وإنها لا تطيق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لغني عن مشي أختك، فلتركب ولتهدي بدنه. فبعض أهل العلم قال عليها دم، عليها دم، ولكن البخاري قال هذا لا يصح، وإن صح فهو في الهدي، فهو في الهدي وليس بارك الله فيكم في النذر، نفس النذر، لأنه ليس من كفارة النذر إهداء بدنة، ليس من كفارة أصلا. بارك الله فيكم. والعقبة بن عامر رضي الله عنه sagt: Meine Schwester hat sich verpflichtet, zum Haus Allah subhanahu wa ta'ala laufend zu pilgern. Laufend und barfuß. Dann hat sie mir befohlen, dass ich, oder gebeten, dass ich den Propheten sallallahu alaihi wasallam für sie frage. Dann habe ich den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sie soll laufen und sie soll auch Reittier nehmen. Das Hadith bei Bukhari und Muslim. Diese Überlieferung heißt, barakallahu fikum, wenn jemand etwas Erlaubtes als Gelübde durchführen will, dann braucht man das nicht unbedingt. Braucht man. Der Prophet sagte nicht, ja, sie soll jetzt Sühne für diese Gelübde bringen. Ja, sie sagt nur, sie kann laufen, sie kann ein Reittier nehmen, es ist kein Problem. Und in einer anderen Überlieferung bei Abu Dawud, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah braucht nicht, dass deine Schwester zu seinem Haus läuft. Deshalb, sie kann ein Reittier nehmen und sie sollte ein Kamel schlachten. Manche sagen, ein Kamel schlachten, was ist hier? Barakallahu fikum, ein Kamel schlachten ist eher etwas, was mit Hajj verbunden ist und nicht mit Gelübde verbunden ist. Weil ein Gelübde, es gibt nicht, dass man eine Süfe gelübde, dass man ein Kamel schlachtet. Wallahu alam. Das heißt, wenn jemand sich mit etwas verpflichtet, was erlaubt ist, da braucht man das nicht durchzuführen. Wallahu alam. Ali ibn Abbas radiallahu anhuma qal: Istafta Sa'd ibn Ubadah النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال: اقضه عنها، اقضه عنها. طبعا هنا ما بين ما هو النذر، فقال في رواية البخاري: أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ فقال: أعتق عن أمك. فيبدو أنها نذرت بعتق. وقال، وفي رواية النسائي قال: قلت يا رسول الله إن أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قلت: فأي الصدق أفضل؟ قال: سقي الماء، فإنه في أمر آخر غير الفتية. إذ هنا في سؤاله صلى الله عليه وسلم عن الصدقة تبرعا عنها، يعني هذا أمر آخر. رواية النسائي أمر آخر. والحديث فيه أنه يلحق الميت ما فعل إليه من صدقة أو عتاقة أو نحو ذلك، وأن الوارثة يقضي النذر عن الميت. يعني لو مات إنسان وكان عليه نذر فوليه يقضيه عنه، سواء كان ذلك الصيام أو طعام أو عتق أو صدقة إلى غير ذلك. والله تعالى أعلم وأعلم. بارك الله فيكم. ابن عباس رضوان الله عليه اتسلتي دس سعد ابن عبادة، سعد ابن عبادة دي البروفيت صلى الله عليه وسلم فخاكته بتسجلي أين قلبته und zwar, dass seine Mutter sich etwas verpflichtet hat, bevor sie starb. Und dann starb sie, ohne das durchzuführen. Sa'd fragte den Propheten, soll ich anstatt sie, weil sie gestorben ist, durchführen? Der Prophet sagte, ja, machst du das. Es gibt nicht in dieser Überlieferung, die Überlieferung ist bei Al-Bukhari Muslim. Es gibt aber nicht, was genau das war. Außer bei Al-Bukhari, der hat gesagt, meine Mutter wollte Sklaven befreien. So, und sie ist gestorben. Soll ich das übernehmen? Der Prophet s.a.w. sagte ja. Es könnte sein, dass sie als Gelübde sich verpflichtet hat, Sklaven zu befreien. Diese Überlieferung ist der Beweis, wenn man eine Spende für den Verstorbenen macht, nachdem er gestorben ist, dann geht das. Oder wenn jemand einen Sklaven befreit und man will, dass der Lohn an den Verstorbenen weitergeleitet wird, dann geht es. Wenn ein Verstorbener etwas gehabt hat, als Gelübde, als Nether, man hat sich verpflichtet, zum Beispiel eine Person sagte, ich verpflichte mich, 100 Armen zu speisen. Und dann stirbt diese Person. Dann können die Erbenden das machen. Und das zählt für die Person. Deshalb, man sollte aufpassen. Gelübde ist Verpflichtung. Und wenn man sich verpflichtet hat, dann muss das durchgeführt werden. Wenn der Verstorbene das nicht mehr machen kann, weil er gestorben ist, dann machen das die Leute, die nach ihm kommen. Bezüglich Fasten oder etwas Gutes, was er als Gelübde gehabt hat. Wallahu ta'ala ala. وعن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال لا. فقال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الإسناد، والحديث في صحيح أبي داود، وله شاهد من حديث كردم عند أحمد. بارك الله فيكم. الحديث فيه مسألة النذر هنا، والحديث في هذا فيه فوائد كثيرة. حديث ثابت بن الضحاك فيه أولا أنه لا ينحر بمكان فيه نحر لأوثان، وأنه لا يكون في مكان فيه عيد للكفار من أعياده، وأنه لا وفاء للنذر في المعصية، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما يملك، فيما لا يملك ابن آدم. طب أنت ما تملك مثلا شيء أو ما تستطيع شيء. لأن تصور إنسان يقول نذرت أن أصوم 5 سنوات، هذا ما يستطيع أي إنسان يفعله. أو نذرت أن أحمل جبلا، أصلا ما تستطيع، ما تملك هذا. أو نذرت أن أتصدق ب10 مليارات وأنت ما معك 10 أوروات، هذا أصلا ما تستطيع، هذا ما في نذر، صار من باب اللغو. ذاك بارك الله فيكم. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم له، هل كان في هناك وثن يعبد؟ لا. هل كانوا يحتفلون بعيد من أعيادهم؟ لا. قال له افعل. اذبح هذه الإبل. ولو كانت أنها من نذر الجاهلية، كان قبل الإسلام قد نذر، حتى لو كان عفوا لو كان من شيء قبل الإسلام لا بأس بذلك، وسيأتي فيما في حديث في هذا، في حديث أنه كان قد نذر قبل الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي إلى ذلك. بارك الله فيكم. ثابت بن الضحاك رضوان الله عليه erzählte, sagte, ein Mann hat sich verpflichtet, Kamele in Buana zu schlachten. Buana ist ein Ort. Dann kam dieser Mann zum Propheten und er sagte ihm, ich möchte, ich habe eine Verpflichtung, dass ich Kamele schlachte in Buana. Der Prophet fragte ihn, gab es dort eine Götze, die die Leute angebetet haben? Er sagte nein. Er sagt ihm, gab es dort ein Fest, was sie immer gefeiert haben? Er sagt ihm auch nein. Er sagte, dann erfülle dein Gelübde, weil es keine Erfüllung für ein Gelübde ist, wenn dies in Sünde ist und nicht in Unterbrechung der Beziehung zur Verwandtschaft und nicht in einer Sache, was der Sohn Adam nicht hat oder nicht durchführen kann. Diese Überlieferung ist bei Abu Dawud und das ist sahih. Barakallahu fikum, es geht darum, natürlich das Hadith ist, man kann sehr viel erklären über dieses Hadith, weil das mit Aqidah auch verbunden ist, bezüglich Götzendienerei und bezüglich Schlachten bei Götzen und bezüglich auch Feste von Kuffar. Man darf die nicht feiern, man darf nicht dort sein und man darf auch nicht an einem Ort schlachten, an dem geschlachtet wird für Götzen, weil man nicht das Gleiche tut. Aber das geht in diesem Hadith hauptsächlich darum, dass der Mann Kamele schlachten wollte, in diesem Ort, Buana. Der Prophet hat sich vergewissert, ist dort Schirk oder wurde dort Schirk gemacht, gab es dort Schirk bezüglich Feste und so weiter? Nein. Da hat ihm gesagt, dann kannst du das durchführen. Und dann hat der Prophet den Tipp gegeben, wenn jemand sich verpflichtet mit Haram, führt man das nicht durch, erfüllt man das nicht. Oder bezüglich Unterbrechung der Beziehung zur Verwandtschaft. Oder etwas, was du nicht hast oder nicht kannst. Zum Beispiel, überleg dir, eine Person sagt ja, ich verpflichte mich, einen Berg zu versetzen. Du kannst keinen Berg versetzen. Deshalb, das ist Quatsch. Das ist kein Gelübde mehr. Keine Verpflichtung. Oder ich verpflichte mich, zum Beispiel 100.000 Menschen zu bekleiden. Du hast keine 10 Euro. Du willst 100.000 bekleiden. Das ist auch Quatsch. Oder ich verpflichte mich, dir seine Brille zu schenken. Ja, das ist seine Brille, nicht dein. Und das ist, barakallahu fikum, damit gemeint. Das bedeutet, etwas, was du nicht machen kannst, was nicht in deiner Hand ist, dann darfst du das nicht machen. Darfst du das nicht machen. Und in dieser Überlieferung ist auch, barakallahu fikum, dass man nicht zu einem Ort einfach geht, um eine religiöse Ausübung zu machen, außer dass man Beweis dafür hat. Und Jabir, أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال صليها هنا فسأله فقال صليها هنا فسأله فقال فشأنك إذا رواه أبو داود وصححه الحاكم. إذا بارك الله فيكم. إذا نذر الإنسان أن يتصدق أو يأتي بقربة في مكان معين يتعين عليه أو يجب عليه الوفاء في ذلك المكان، وبعض العلم يقول لا يتعين وإنما الأفضل له ما يجب عليه، واستدلوا بهذا الحديث حديث جابر قال أصلي في بيت المقدس فقال النبي صلي ها هنا لأن الصلاة هناك أفضل من الصلاة في بيت المقدس، وما يحتاج يذهب من لبيت المقدس. فذلك هذا دليل على أنه لا يتعين، لا يجب في النذر المكان ولو سمى المكان، لا يجب ولو سمى المكان، وإنما الأفضل. يعني هذا كان ذبح الإبل أو نحر الإبل في غير بوانة فجاز، ما في مشكلة، لأن هنا قال النبي قالوا فشأنك، إذا بدك تذهب تذهب، ولكن افعل هنا ويكفي. والله أعلم. بارك الله فيكم. دقيقة من الإسلام هذا بتسجل كذا حديث من ثابت بن الضحاك دزعت إيش مشت دس إن بوانة شلختن دهات دن أخ بشتمت مش من دس ماخن من شيء قدر فني أنا زعلني يا دهات كذا يا ده مش أنت نزعل نال ده مش أنا ودي هذا als Beweis حديث جابر حديث 1283 als Beweis. Und das ist, Jader erzählte, dass ein Mann am Tag von der Befreiung von Mekka zum Propheten s.a.w. kam. Und er sagte ihm, O Gesandter Allahs, ich habe mich verpflichtet, wenn Allah dir den Sieg und die Befreiung Mekka gibt, dann werde ich in Al-Aqsa, im Beit al-Maqdis, dort werde ich beten. Der Prophet sagte ihm, bete hier. Der sagte, O Prophet, ich habe aber das gesagt. Der hat ihm gesagt, bete hier. Der hat ihm gesagt, O Prophet. Der hat ihm gesagt, okay, wie du willst. Das war Abu Daud. Das heißt, es ist nicht Pflicht, den gleichen Ort zu nehmen. Weil er, der Prophet s.a.w. ihm sagte, du kannst hier beten. Sowieso, das Gebet in Mekka ist besser als das Gebet in Al-Aqsa-Moschee. Aqsa-Moschee 500, Mekka 100.000. Deshalb ist es nicht Pflicht, dass die Person unbedingt an dem Ort die Verpflichtung zu erfüllen, sondern man kann es auch woanders machen, wallahu ta'ala ala ala. Aber wenn man schon einen Ort bestimmt hat, man kann das machen. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qad la tushaddu ar-rihalu illa ila thalathati masajid. Masjid al-Haram wa Masjid al-Aqsa wa Masjid muttafaq alayhi. Hadith 'ind al-Bukhari wa Muslim. طبعا الحديث ما له علاقة في باب النذر، إنما الحديث له علاقة في باب الاعتكاف، ومر معنا في باب الاعتكاف. ولكن أراد المؤلف أن يأتي بهذا الحديث، والله أعلم، على أن النذر لا يتعين فيه المكان إلا هذه المساجد الثلاثة. أما مالك والشافعي فيقولا بلزوم الوفاء بالنذر في الصلاة في هذه المساجد الثلاثة، وأما أبو حنيفة فيرى عدم لزوم الوفاء وله أن يصلي في أي محل شاء. والخلاف هو في هذه الثلاثة. وانتبه يا أخوة، انتبهوا لهذه المسألة. أما لا تشد الرحال، إنه لا يسافر الإنسان سفر عبادة، سفر عبادة، إلا لهذه المساجد، مو أي سفر، سفر فيه تقرب إلى الله، فما يتقرب إلى هذا، فما يجوز الإنسان يذهب مثلا من بلد إلى بلد ليزور قبر تقربا إلى الله. أما إذا ذهب ليصلي في هذه المساجد تقربا فيجوز. هذا معنى الحديث. بارك الله فيكم. أبو سعيد الخدري هذا كلام بس الكوفي صلى الله عليه وسلم زاكت من داف نيش رايزن أوسا ان ديز الغاي موشين دي موشيفون الحرام مكة موشيفون الأقصى وموشيفون دي الكوفي صلى الله عليه وسلم. بس جيت داروه dass man eine religiöse Reise oder eine Reise mit religiösen Inhalten. Wenn man das macht, dann gibt es nur diese drei Moscheen. Und das geht eigentlich, das hat mit Abgeschiedenheit zu tun. Abgeschiedenheit, das heißt Etikaf, das macht man, und da, wenn man Etikaf machen möchte, dann fährt man oder reist man nur in diese drei Moscheen, um dort Etikaf zu machen. Nicht in andere Moscheen, als Reise jetzt. Manche Leute, zum Beispiel Leute, ich sage, der will ein Grab besuchen. Und deshalb, der fährt vielleicht 5000 Kilometer, um ein Grab zu besuchen. Und das ist verboten in der Religion. Das ist verboten. Oder einige, die fahren tausende Kilometer, damit sie etwas sehen. Zum Beispiel manche, die fahren nur um die Berghöhle von Hira oder Berghöhle von Thor oder vielleicht Jabal al-Rahma zu sehen. Und die denken, sie bekommen dadurch Lohn. Und sie wissen nicht, die Armen, dass sie etwas machen, was eigentlich nicht in Ordnung ist. Wir sollen aufpassen. Wenn man eine religiöse Reise vornimmt, indem man die Absicht hat, dass man belohnt wird für diese Reise, dann ist das nur die Reise in diese drei Moscheen. Aber wenn man sagt, ich möchte nach Wissen suchen, und es gibt zum Beispiel ein Sheikh in dieser Stadt oder in dem anderen, der unterrichtet, und ich reise, natürlich, du darfst, das hat nicht mit der Etikaf zu tun, das hat nicht mit dem Gebet an sich selbst zu tun. Der Autor hat diese Überlieferung hier gebracht, damit er sagt, das heißt, man kann überall beten, wenn man beten will. Aber in diesen drei Moscheen ist das Gebet natürlich wichtiger als andere Moscheen. Ein Gebet in Al-Aqsa-Moschee ist wie 400-500, woanders. Ein Gebet in Medina ist wie 1000. Ein Gebet in Haram wie 100.000. وعن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال فأوفي بنذرك متفق عليه وزاد البخاري في رواية فأعتكف ليلة بارك الله فيكم. عمر رضوان الله عليه نذر في الجاهلية يعني قبل الإسلام نذرا. فبعض أهل العلم يرى أنه الكافر الذي نذر ثم أسلم عليه أن يفي بنذره. أما الآخرون يقول لا، هو أصلا كافر فما ينعقد منه النذر. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم فهم هنا من عمر أنه نذر طاعة، فلذلك قال له افعل ذلك. وقال بعض المالكية استحباب هذا الفعل وليس الوجوب. لذلك بارك الله فيكم، لا بأس أن يعتكف حتى لو كان نذر قبل الجاهلية. طبعا أهل العلم اختلفوا في قضية الاعتكاف مع الصيام، وهذه أوردناها في باب الصيام، فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، لذلك ينتهي هذا الباب. بارك الله فيكم. عمر رضي الله عليه sagte dem Propheten صلى الله عليه وسلم: Ich habe mich verpflichtet vor dem Islam, dass ich eine Nacht in der verbotenen Moschee in Mekka Etikaf mache. Das wird, dass ich diese Abgeschiedenheit für eine Nacht mache, Etikaf. Der Prophet sagte ihm: Erfülle deine Verpflichtung. Das ist bei Bukhari und Muslim. Das Hadith ist ein Beweis, wenn man auch vor dem Islam ein Nether gemacht hat, dann kann man das nach dem Islam machen. Du warst kein Muslim, du hast Nether gemacht und dann bist du Muslim geworden, dann verpflichtest du oder machst du, erfüllst du diese Verpflichtung. Andere Gelehrten sagen, der braucht das nicht unbedingt, weil er nicht Muslim war. Und von Nicht-Muslim gibt es kein Nether. Aber es gab sowas in Jahili. Es gab sowas in Jahili. Aber die haben das gemacht mit Schirk. Und deshalb, das geht nicht. Aber Umar hat das nicht aus Schirkgründen gemacht, sondern wirklich aus Nedergründen. Manche Gelehrten sagen, dass es, er muss nicht unbedingt das erfüllen, weil er nicht Muslim war, aber er kann, wenn er will. Und da gibt es noch ein Problem, und zwar, wir haben die meisten Beweise, wenn man Etikaf macht, da braucht man Fasten dazu. Man fastet und man macht Etikaf. Manche Gelehrten sagen, muss, andere Gelehrten sagen, nein, und das ist ein Beweis. Der Prophet hat ihm nicht gesagt, du musst fasten. Er hat ihm nicht gesagt, du musst fasten. Deshalb, Barakallahu fikum, somit ist auch dieses Buch zu Ende. Das ist das Buch von Eiden oder von Schwur und von An-Nudur. Das wird von Gelübden. Und inshallah, das nächste Mal fangen wir mit dem Buch von Kitab al-Jami'. Das nächste Mal fangen wir inshallah, barakallahu fikum, mit dem Buch, was 6 Bücher in sich hat oder versammelt, und zwar Al-Adab, Verhalten, Al-Birr, Tugend, As-Sila, die Beziehung zu der Verwandtschaft, Al-Zuhd, Enthaltsamkeit, Al-Wara, Ehrfurcht und natürlich Al-Akhlaq, das bedeutet Charakter, Eigenschaften oder Benehmen, und Erwähnen Allahs und Bittgebet. Das wird dieses Buch beinhaltet, diese alle Themen, und deshalb nennt man das Al-Jami'. Al-Jami', das bedeutet sozusagen das Umfassende für diese Bücher. Und wenn wir mit diesem Buch fertig sind, dann bleiben für uns die Bücher, die wir vorhin erzählt haben. Das bedeutet Al-Qada Al-Itiq. Al-Qada Al-Itiq. Und dann haben wir Al-Hudud Al-Jinayat und Al-Jihad. Das wird dann bleiben, die anderen, diese 5 Bücher. Und dann sehen wir, wie wir eins nach dem anderen langsam nehmen. Wir nicht alle. Weil diese Bücher, da braucht man wirklich eine, da braucht man eine gewisse Vorkenntnis. Wenn man diese Vorkenntnisse nicht besitzt, dann wird es sehr schwer sein, dass man versteht, was erzählt wird und was gesagt wird. Barakallahu fikum, wa jazakum Allah khairan, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir, von euch annehmen. والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نعم شيخ بارك الله فيكم der Hadith mit den drei Moscheen, dass nur die zum Besuchen geeignet sind. Wie war